Im Jahr 2008 hat das Bundeskriminalamt rund ein Fünftel weniger Anzeigen wegen des Verdachtes auf Geldwäsche registriert. Beim BKA ist die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen angesiedelt. Die Zahl sei um 19% auf 7.349 gesunken, so BKA-Präsident Jörg Zierke. Doch er räumte auch ein. Wir davon ausgehen, dass das Dunkelfeld nach wie vor sehr groß ist und dass wir im Prinzip nur die Spitze, sag ich mal, des Eisberges überhaupt erkennen können. Ursache des Rückgangs könnten immer raffiniertere Geldwäschemethoden sein, so Zierke. Die Täter nutzten zum Beispiel elektronische Zahlungssysteme im Internet, um Unsummen aus Straftaten in den legalen Geldkreislauf einzuschleusen. Einmal glauben wir, dass die Modi operandi sehr viel komplexer geworden sind. Das heißt, Geldwäsche wird zunehmend über fiktive Handels- oder Warengeschäfte abgewickelt, wobei internationale Tätergruppierungen und Gesellschaften mit Sitz im Ausland an Bedeutung gewinnen. Im vergangenen Jahr lag bereits die Hälfte der gemeldeten Firmensitze außerhalb Deutschlands, das heißt in insgesamt 87 verschiedenen Staaten. Für Geldwäsche werden laut BKA auch Internetglücksspiele genutzt. Illegal erworbenes Geld wird in Online-Casinos mit legalen Spieleinsätzen und Bruttospielerträgen vermischt. Die daraus resultierenden Millionenbeträge werden über sogenannte Offshore-Firmen auf die Konten der Täter zurücküberwiesen. Manchmal würden die Transaktionen auch im Internet über Guthabenkarten abgewickelt, die es im Ausland anonym zu kaufen gäbe. So könnten die Ermittler die Spur des Geldes nicht mehr verfolgen. Das Internet bringe das Strafrecht an seine Grenzen, es sei schwer zu überwachen und international aufgestellt, so Zierke. Immerhin habe sich bei einem Drittel der Anzeigen der Verdacht auf eine Straftat erhärtet. Jährlich würden schätzungsweise 1.000 Milliarden US-Dollar aus Straftaten in den legalen Geldkreislauf eingeschleust, erklärte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, Jochen Sanyo. Beschlagnahmt werde davon nicht einmal eine Promille, also weniger als eine Milliarde. Die Methoden, wie man illegal erzielte Einnahmen in das Finanzsystem einschleust, zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Kreativität und Flexibilität aus. Die neuesten der heute eingesetzten Techniken kennen, fürchte ich, bislang nur die Täter. Zur Bekämpfung der Geldwäsche forderte Sanyo einheitliche internationale Standards. Wir müssen dafür sorgen, dass überall in der Welt, in allen betroffenen Wirtschaftsbereichen, und die können wechseln, die einheitlichen Standards zur Verhinderung von Geldwäsche gelten und eingehalten werden. Sonst werden wir nicht verhindern können, dass die Waschtrommeln weiter auf Hochtouren laufen. Deutschland sei wegen der strikten Kontrollen durch die Banken mit Sicherheit nicht das Land, in dem die Vorwäsche stattfinde und Einnahmen aus Verbrechen einfach auf Konten eingezahlt würden, sagte Sanyo. Er habe jedoch die Sorge, dass illegale Gelder im Ausland mehrfach vorgewaschen würden und dann scheinbar sauber hier ankämen und investiert würden.